2.1 und 2.2. 1. Mainz. Ein Vogel ist letzte Woche in Rheinland-Pfalz bei einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen. Zwei Polizisten hatten in einer Tempo-30-Zone eine Radaranlage installiert und mussten nicht lange warten, bis die Messanlage den ersten Raser meldete. Gemessen wurden 43 km/h. Weit und breit war aber kein Auto zu sehen. Als die Polizisten später die Blitzerfotos kontrollierten, waren sie besonders überrascht. Statt eines Autos hatten sie einen Vogel geblitzt. 2. Berlin. Ein Berliner Kundendienst hat im vergangenen Jahr seinem Namen keine Ehre gemacht. Eine Frau, die in einem Aufzug stecken geblieben war, sendete über Twitter einen Hilferuf an das Aufzugunternehmen. Die Antwort jedoch erfolgte 7 Monate später und lautete: Es tut uns sehr leid, das zu hören, brauchen Sie noch Hilfe? Zum Glück war die Frau bereits nach ein paar Stunden aus dem Fahrstuhl befreit worden. Das Unternehmen entschuldigte sich für den unpassenden Tweet.